Kapitel 5 Verben, Modalverben, Können Übung 4 Wie sagt man es höflicher? Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A Helfen Sie mir. Könnten Sie mir bitte helfen? A Helfen Sie mir. Könnten Sie mir bitte helfen? B. Gib mir mal das Salz. Könntest du mir bitte mal das Salz geben? C. Kann ich noch ein Stück Kuchen haben? Könnte ich bitte noch ein Stück Kuchen haben? D. Paul, Anna, kommt mal bitte. Paul, Anna, könntet ihr bitte mal kommen?